Drittes Kapitel. Meinem Onkel, Herrn Toby Shandy, habe ich die vorhergehende Anekdote zu verdanken. Mein Vater, der ein vortrefflicher Naturforscher war und sehr gerne über die geringsten Dinge haarscharf nachdachte, hatte den Streich oft und mit Schmerzen beklagt. Besonders aber, wie sich mein Onkel recht gut erinnerte, als er einst eine unbegreifliche Schiefigkeit, wie er es nannte. Eine Schiefigkeit in der Art, wie ich meinen Kreisel aufstellte, bemerkte und die Grundsätze rechtfertigte, nach welchen ich solches getan hätte. Der alte Herr schüttelte den Kopf und in einem Tone, der über die Hälfte mehr Betrübnis als Vorwürfe ausdrückte, sagte er, in seinem Herzen habe es ihm immer geahndet und nun fände er es bestätigt durch diese und tausend andere Bemerkungen, die er über mich gemacht, dass ich niemals so denken oder tun würde als jedes anderen Mannes Kind. Aber leider, fuhr er fort, wobei er abermals den Kopf schüttelte und eine Träne wegwischte, die ihm die Wangen herabträufelte, meines Tristrams Widerwärtigkeiten begannen schon 9 Monate vorher, ehe er noch auf die Welt kam. Meine Mutter, die dabei saß, sah hoch auf, wusste aber ebenso wenig als ihr Ellenbogen oder ihr Hintern, was mein Vater damit sagen wollte. Aber mein Onkel, Herr Toby Shandy, dem die Sache oft erzählt worden, verstand ihn recht gut.